Ihr könnt jetzt die Häute schütten und mich maß regeln, denn sowas sagt man nicht. Doch sagt mal ehrlich, ins Geheim gebt ihr mir recht, denn ins eigene Bett gehört euer Geschlecht. Viele von euch über 40 habt die Kontrolle, doch leider nicht über euren Schritt. Weil ihr falsch denkt, der im Bett nur noch hängt. Ich will heute nicht verreisen, gerne will ich hier verweilen, denn diesen Ort, den mag ich sehr, denn nur hier hab ich Verkehr, denn nur hier hab ich Verkehr. Dieser Virus greift jetzt um sich davor, sich zu schützen, das fällt schwer. Doch ist es nicht unmöglich und eigentlich zahlt es sich aus, denn im Endeffekt schmeißt ihr euch aus dem eigenen Haus raus. Das Leben ist nicht einfach und ihr meint, da gibt's noch mehr. Älter werden lässt sich nicht stoppen, auch wenn ihr denkt durchs Poppen. Ich will heute nicht verreisen, gerne will ich hier verweilen, denn diesen Ort, den mag ich sehr, denn nur hier hab ich Verkehr.